Die Zugrettung. Rubble und Chase waren sehr beschäftigt. Sie schaufelten jede Menge Sand in den großen Sandkasten, neben dem zwei Kinder schon ungeduldig warteten. Zurückbleiben! Hunde bei der Arbeit! Noch ein paar Schaufeln! Rubble ist gleich fertig. Dann könnt ihr in dem Sandkasten spielen, so viel ihr wollt. So, das wär's. Erledigt. Sonst noch was? Ha! Eine Sandburg! Ja, das wär echt ganz toll. Im Sandburgenbauen bin ich leider nicht so gut. Oh. Aber ich könnte ja etwas probieren, wie? Der Sand flog nur so durch die Luft, als Rubble ihn mit seinen Hinterpfoten wegschaufelte. Das hier! Der Sandhaufen hatte die Form eines Schaufelbaggers. Boah, dein Bagger! Danke, Rubble! Cool, komm, wir spielen. Ich will Rubble sein. Nein, ich will Rubble sein. Auch Chase, der Polizeihund, war ziemlich beeindruckt. Und du sagst, du kannst keine Sandburgen bauen. Der Sandbagger ist doch supertastisch. Was soll ich sagen? Ich bin ein Bauarbeiterhund. Kathi saß unterdessen im Zug. Sie hatte zusammen mit Katzi ihre Oma besucht und war nun auf dem Weg zurück nach Hause. Hast du etwa noch Hunger, Katzi? Du hast deine Leckerlis schon aufgegessen. Komm, setz dich zu mir. Katzi wollte aber nicht sitzen, sondern futtern. Oh, Oma hat die Leckerlis nur für die Paw Patrol gemacht, das weißt du. Aber wenn es aus der Tüte doch so gut roch. Katzis Magen knurrte. Du hast wirklich einen riesen Appetit für so ein kleines Kätzchen. Der Magen knurrte lauter. Wow, du hast ja gewaltig Hunger. Und noch lauter. Aber das Geräusch kam gar nicht aus Katzis Bauch. Es kam von draußen. Viele große und kleine Felsbrocken hatten sich vom Berg gelöst und fielen auf die Gleise. Der Lokführer brachte den Zug gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Oh nein! Entschuldigen Sie bitte, was ist passiert? Felsen sind aufs Gleis gerutscht. Wir sitzen auf der Brücke fest, bis jemand kommt und die Felsen wegräumt. Kathi dachte natürlich gleich an die Fellfreunde. Ich weiß, wer helfen kann. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, es gab einen Felsrutsch auf der alten Eisenbahnbrücke. Eine Sekunde, ich sehe mal eben durchs Fernrohr. Das Fernrohr stand ganz oben in der Zentrale. Und Ryder hatte damit einen guten Blick über die ganze Stadt. Natürlich auch auf die Eisenbahnbrücke, die über einen Fluss führte. Ach, herrje. Keine Sorge, Kathi. Die Paw Patrol ist unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ich hab ihn! Marshall, Sky, Rocky und Zuma spielten gerade Fußball, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Vor lauter Aufregung passte Marshall nicht auf, wo er hinlief und flog zusammen mit dem Ball und seinen Freunden ins Netz. Das zählt aber nicht als Tor. Ich bin der Erste! Die Fellfreunde flitzten zur Zentrale hinüber, in der sich vor einem Einsatz immer alle trafen. Und dieses Mal hatte der kleine Dalmatiner tatsächlich die Nase vorn. Obwohl er sonst eigentlich immer der Letzte war. Ich bin der Erste! Stolz stand Marshall genau in der Mitte des Fahrstuhls und machte sich dort so breit, dass für die anderen kein Platz mehr war. Und sie sich gegenseitig über den Haufen rannten. Der gläserne Fahrstuhl brachte die vier hinauf in die Zentrale. Und auf dem Weg nach oben schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Chase, Rubble und Ryder erwarteten sie bereits ungeduldig. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr da seid, Fellfreunde. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Es hat einen Felsrutsch auf der alten Eisenbahnbrücke gegeben. Überall liegen Felsen auf den Schienen. Der Zug kann nicht weiterfahren. Ryder, es gab einen Felsrutsch auf der alten Eisenbahnbrücke. Kathi sitzt in dem Zug. Keine Sorge, Sky. Wir werden sie sicher nach Hause bringen. Rubble, kannst du mit deinem Schaufelbagger die Felsen von den Schienen räumen? Schaufel los! Rocky, du räumst bitte mit deinem Fahrzeug die Felsbrocken weg. Rocky rockt! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Während Marshall, Chase, Zuma und Sky in der Zentrale die Stellung hielten, rutschten die anderen auf der großen Rutsche ins untere Stockwerk. Rubble sauste zuerst hinunter und sprang in seinen gelben Schaufelbagger. Dort überprüfte er die große Schaufel, denn die würde er heute brauchen. Der nächste war Rocky, der kleine Mischling. Auch er rutschte hinunter und hopste in seinen Recycling-LKW. Mit dem würde er die Felsbrocken abtransportieren und so die Strecke wieder freimachen. Ryder stieg auf sein rotes Quad. Es war schnell und wendig und konnte an Land und auf dem Wasser fahren. Er setzte sich an die Spitze und wenig später rasten die drei quer durch die Stadt zur alten Eisenbahnbrücke. Dort wurden sie bereits sehnsüchtig erwartet. Ryder und die Paw Patrol sind hier! Kathi lehnte sich aus dem geöffneten Fenster des Waggons und winkte ihren Freunden zu. Katzi allerdings hatte nur Augen für die Möwe, die gerade auf dem Dach des Zuges landete und eine Kekstüte im Schnabel hielt. Da musste sie doch sofort hinterher. Katzi, wo willst du denn hin? Na, aufs Dach, zu den Keksen. Ryder machte sich unterdessen ein Bild von den Schäden. Die Schienen sind heil. Wir müssen nur die Felsen wegräumen. Schnell und den Zug von der Brücke schaffen. Rubble ist der Retter! Die Bulldogge setzte den Bagger in Gang und nahm den ersten Felsbrocken auf die Schaufel. Den brachte Rubble direkt zu Rockys LKW. Dann kam der zweite, dann der dritte. Ich sehe mal nach, wie kaputt die Brücke ist. Ich weiß nicht, wie lange sie den Zug noch halten kann. Katzi schlich sich unterdessen näher an die Möwe mit den Keksen heran. Und immer, wenn diese sich misstrauisch zu ihr umdrehte, tat Katzi völlig harmlos und die Möwe wandte sich wieder ihren Keksen zu. Bis sie das Spiel durchschaute und die Tüte aus Versehen fallen ließ. Oh, alle Kekse waren futsch. Auch für Ryder gab es keine guten Nachrichten. Oh oh, Rocky, ein Stützpfeiler ist gerissen. Sekunde, Ryder. Ich kann dich nicht verstehen. Wiederhole. Der Pfeiler hat einen Riss. Wenn er bricht, stürzt der Zug runter. Wir brauchen etwas, um ihn abzustützen. Ich hab's. Wir könnten einen von den Stämmen neben der Straße nehmen. Rocky, kannst du ihn herbringen? Das wird leider nicht gehen. Mein Wagen schafft es nicht darunter, Ryder. Es ist zu steil. Wir brauchen noch mehr Hilfspfoten. Ryder nahm Kontakt mit der Zentrale auf. Chase, wir brauchen dich und deinen Wagen so schnell wie möglich an der Brücke. Das ist ein Fall für Chase. Ja. Der Schäferhund sauste die Rutsche hinunter und direkt in sein Polizeiauto. Schnell schaltete er das Blaulicht ein und war schon unterwegs. Okay, Ryder, sag schon. Was brauchst du? Wir brauchen deine Winde, um den Stamm zur Brücke runterzulassen. Damit stützen wir den kaputten Pfeiler ab. Das ist ein Fall für Chase. Chase wickelte ein dickes Seil mit einem starken Haken von der Winde an seinem Fahrzeug und befestigte es an dem Tau, das Ryder bereits um den Baumstamm gebunden hatte. Sehr gut. Kann losgehen. Rubble lud den Stamm auf die Schaufel seines Baggers und brachte ihn zum Rand der Brücke. Chase spannte das Seil mit seinem Polizeiauto und ließ den Baumstamm langsam herunter, während Rubble mit Rocky weiter die Gleise freiräumte. Noch etwas tiefer. Endlich lehnte der Baumstamm quer an dem kaputten Brückenpfeiler und stützte ihn ab. Ryder löste das Seil. Okay, Chase, prima so. Hier steht er richtig. Wird das auch halten? Ja, ganz sicher. Das hält, bis wir den Zug von der Brücke geholt haben. Ich hab alles weggeräumt, Ryder. Danke, Rubble. Kathi, sag dem Lokführer, dass die Schienen wieder frei sind. Na, dann holen wir mal den Zug von der Brücke. Alles klar, Ryder, aber ich mach mir Sorgen. Sorgen? Katzi ist weg. Katzi war immer noch auf dem Dach des Zuges und versuchte gerade, ein Stück Brot zu ergattern, das die Möwe gerade verspeiste. Aber die Möwe wich ihr aus, der Zug fuhr an, Katzi kugelte quer über das Zugdach und fiel in einen Spalt zwischen zwei Waggons. Sie konnte sich gerade noch mit einer Pfote festklammern und miaute jämmerlich. Habt ihr das gehört? Das ist Katzi. Chase, kannst du... Das ist ein Fall für Chase. Der Zug nahm Fahrt auf, als Chase nun mit einem großen Satz auf das Zugdach sprang. Er schnüffelte, witterte, nahm bald eine Spur auf und hatte Katzi schnell entdeckt. Katzi, zum Glück habe ich dich gefunden. Chase streckte seine Pfote aus und brachte Katzi in Sicherheit. Die sprang ihm vor Dankbarkeit gleich an den Hals. Ach, Katzi, nicht so... Danke. Kathi war sehr erleichtert, dass der Zug wieder fuhr. Ich wusste, Ryder und die Paw Patrol würden es schaffen. Aber wo ist Katzi? Die kletterte gerade zum Fenster herein. Katzi, schön, dass ich dich wieder hab. Danke, dass du sie gerettet hast, Chase. Du bist echt ein toller Hund. Gerne. Geschehen. Nichts Besonderes für einen Polizeihund. Die Fellfreunde waren sehr zufrieden mit sich. Supertastisch! Ja, wir haben's geschafft! Am Nachmittag trafen sich alle im Park. Danke, Ryder. Danke, Paw Patrol. Ihr wart einfach toll. Du weißt, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich hab Leckerlis für euch. Jeder der Fellfreunde bekam einen der leckeren Kekse, die Katis Oma extra für sie gebacken hatte. Und Katzi steckte ganz unauffällig ihre Nase in die Tüte, wurde aber von Kati zurückgezogen. Netter Versuch. Doch Chase hatte Mitleid mit Katzi. Er ließ ein Stück seines Kekses fallen und warf es ihr zu. Gut gefangen, Katzi. Nach dem Einsatz habt ihr euch Zeit zum Spielen verdient. Gut gemacht, Freunde. Und sie wussten auch schon, was sie spielen wollten. Fußball. Im Nu war das Tor aufgebaut und dann flitzten die Fellfreunde kreuz und quer über das Spielfeld. Nur Katzi nicht. Die hatte nämlich die Möwe entdeckt, die sich gerade ein Kuchenstück schmecken ließ. Und schon wieder machte Katzi sich auf die Jagd nach dem nächsten Leckerli.